Kundgabe 2920. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.10.1943. Trost. Kraftquell. Führer im Kampf. Wer sich zur reinen Wahrheit bekennt, wer ohne Bedenken annimmt, was ihm von oben geboten wird, und wer sich somit als von Gott selbst gelehrt betrachtet, der hat keinen Rückgang mehr zu fürchten, und seine Seele braucht nicht zu bangen vor dem Kommenden. Sein Glaube gibt ihm Kraft, denn der Glaube an das Wirken Gottes wird in ihm besonders stark werden, so er bedrängt wird von den Ungläubigen, die ihm ihre irdische Macht beweisen wollen. Dann wird er vertrauend rufen zu dem, dessen Wort er vernommen hat lange Zeit zuvor. Er wird seine Blicke dorthin wenden, woher die Wahrheit ihm vermittelt wurde. Er wird die geistigen Wesen, die ihn unterwiesen haben, um ihren besonderen Schutz angehen. Und er wird sich wappnen gegen alle Angriffe des Gegners mit der Macht des göttlichen Wortes. Er wird, weil er die reine Wahrheit erkennt, auch für diese eintreten können. Und er wird unverzagt mitten im Kampf stehen und nichts fürchten, was auch gegen ihn unternommen wird. Und diesen Kraftquell hat Gott für die Menschen erschlossen, um ihnen die Sicherheit zu geben im Kampf wider den größten Feind ihrer Seelen. Doch verständlicherweise wird nur der Mensch völlig ruhig der kommenden Zeit entgegengehen, der durch das göttliche Wort schon eingedrungen ist in das Wissen um den Ursprung, den einstigen Fall und die restlose Erlösung. Ihn schrecket nichts mehr, weil er weiß, dass die Menschen von sich aus keine Anstalten machen, sich so zu formen, dass Gott an ihnen Gefallen findet. Und darum weiß er auch, dass nur noch kurze Zeit ist bis zum nahen Ende und dass diese Zeit nicht recht genützt wird von der Menschheit und sie deshalb durch offensichtliche Beweise auf das Wirken Gottes aufmerksam gemacht werden muss. Und darum bringt Gott den Menschen in einer Weise die Wahrheit näher, die zwar auch nur bei denen Anklang findet, die nicht zweifeln, dass der himmlische Vater seine Kinder betreut in Liebe und die darum sein offensichtliches Wirken ohne Bedenken anerkennen und daher die Macht des göttlichen Wortes an sich verspüren. Diese werden für die Menschen die geistigen Führer sein, wenn der Kampf gegen den Glauben entbrennen wird. Und sie werden auch mit Erfolg den wahren Glauben vertreten, den Mitmenschen gegenüber. Denn wer einmal recht erkannt hat, wer in der Wahrheit steht und an Gottes Liebe und Gnade nimmermehr zweifelt, der kommt unweigerlich Gott näher. Er muss reifen durch die Wahrheit, die in Gott ihren Ursprung hat. Amen.